die Nacht und deine Gestalt. Wer sich wohl so etwas fand? Doch es ist Herr Wiesenthal, der mal wieder böse Nazis jagt. Als Arme verfolgt der Jude, nimmt er nun sein Schicksal in die eigene Hand. Auf der Suche nach dem Mörder drei einzigen Brüder schleicht er in Köln durch unser Land. Hallo, Herr Richter, schauen Sie doch einmal auf meine rechte Hand, Sie keilen Justus Fabeland. Sieg heil! Im dritten Reich der Erfolg gejagt, doch der Jude ist nicht ganz so dumm. Sagt er sich, er hat den Krieg nicht, hat ihn geschützt, dann ging's wie zum. Er verriet unsere Kameraden, lieferte sie aus an die deutsche Justiz. Tausende, ja sie mussten hängen, am Wiesental und seiner Juden beliebt. Hallo, Herr Richter, schauen Sie doch einmal auf meine rechte Hand, Sie keilen Justus Fabeland. Sieg heil! Doch es bahnt sich an, was nach schon der Hand. Arischer Kampf, die große Revolution. Dank Jud Süß, sei dir sicher, warten auf deinen Herz der Garde schon. Das Ende reicht, wird wieder um es gehen. Zurückkehren zu alten Nachfolgung. Deutschland im Reim und der Christenheit. Doch vor allem von dir und nicht das Jugendtum. Hallo, Herr Richter, schauen Sie doch einmal auf meine rechte Hand, Sie keilen Justus Fabeland. Sieg heil! Hallo, Herr Richter, schauen Sie doch einmal auf meine rechte Hand, Sie keilen Justus.